Triumph nach vielen Jahren Kampf und Leid. Schießt Freude auf den Plätzen auch Salut. Vergisst sie nie dabei, den Rotarmisten, der in der kühlen Mainerde ruht.